Kameraden, eine der stärksten Triebfedern im Leben des Soldaten war neben der Liebe und Treue zum Vaterlande seit je die Kameradschaft. Die war es, die uns im großen Kriege oft Schweres leichter ertragen ließ, die uns zusammenhielt im Leben und im Tode. Nach dem Umsturz versuchte man zwar, nebst anderen Idealen, auch die Idee der Kameradschaft aus unserem Herzen zu reißen. Es blieb aber ein vergebliches Beginnen, denn die Kameradschaft ist unsterblich. Die alten Soldaten blieben einander treu und auch im Heimatschutze war die Kameradschaft ein eisernes Band, das die weiß-grünen Bataillone zusammenhielt, auch in den schlechtesten Zeiten, im Kampfe für ein neues, ein besseres Vaterland. Darum will ich euch einige Worte über Kameradschaft sagen, die durch euch und in euch wieder auferstanden ist. Kameradschaft ist mehr als Freundschaft. Kameradschaft ist gemeinsames Schicksal, gemeinsamer Kampf und gemeinsames Ziel. Sie umschließt uns alle mit einem glühenden Band der Liebe und Treue, schweißt uns zu einem einzigen Willen zusammen und gibt so jedem Einzelnen von uns die Kraft eines Helden. Aus Volkstum und Überlieferung schöpft die Kameradschaft unvergängliche Werte, mit denen sie unser Herz und unseren Geist bereichert. Kameradschaft ist der Sieg über das eigene Ich, ist ein heiliger Altar, auf dem das ewige Feuer der Vaterlandsliebe und der Opferbereitschaft brennt. Blättert die Geschichte aller Völker durch und ihr werdet sehen, dass es die Vaterlandsliebe und Kameradschaft war, die diese Völker groß gemacht hat und dass, wenn diese Begriffe starben, auch die Völker starben. Grabet diese Erkenntnis tief in eure Seelen ein, damit ihr die Größe eurer Aufgabe und die Wucht eurer Verantwortung kennt. Denn von der Kameradschaft, die ihr zu pflegen habt, geht ein Strom aus, der das ganze Volk verjüngen und erneuern soll. Je heller die Flammen der Kameradschaft in euren Herzen lodern, umso heller wird es auch in den Köpfen und Herzen eurer Volksgenossen, umso strahlender wird die Zukunft, für die ihr kämpft. Kameraden, jeder von euch ist ein Kämpfer. Es ist dies der stolzeste Titel, der einen Mann schmücken kann. Der Sieg wird euch umso sicherer sein, je tiefer und inniger das Gefühl der Kameradschaft euch verbindet. Tapferkeit und Treue sind die Worte, die auf der Fahne der Kameradschaft in Flammenschrift weithin leuchten sollen. Lasst diese Fahne nie aus euren Händen sinken, Kameraden.